Vater, ich bete für diese Worte heute Morgen. Bless these thoughts, I ask. Ich bitte dich, dass du diese Gedanken segnest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. 2 Corinthians 3 talks about the glory that God wants us to live in. Im 2. Korinther 3 lesen wir von der Herrlichkeit, die Gott möchte, in der wir leben sollen. This glory is far greater than the glory that Moses experienced. Und diese Herrlichkeit ist weitaus größer als die Herrlichkeit, die Mose erfuhr. That's what God intended for the church. Und das möchte auch Gott für die Gemeinde haben. And I want to talk about that glory today a little bit. Und ich möchte heute ein wenig über diese Herrlichkeit sprechen. Friday night we had the worship evening. Am Freitagabend hatten wir wieder diesen Anbetungsabend. Which is like my favorite thing. Das ist schon eine tolle Sache für mich. I like to come in the front and just totally just release and sing. Ich bin am liebsten ganz vorne und ich kann dann singen und by the fourth song I can sing as loud as I can. Und schon beim vierten Lied kann ich dann so laut singen. I just feel like I am maximum. Just maximum. Ich fühle mich da wirklich and, ganz oben. Feel so happy right there. Und fühle mich auch wirklich glücklich da in diesem But Moment. I had an appointment on Thursday that got canceled. Aber ich hatte am Donnerstag ein Treffen, das wurde dann abgesagt. And then I had to meet the person on Friday. Und musste dann diesen Menschen am Freitag treffen. So I met them at the same time the worship evening began. Also ich habe diese Person dann zur selben Zeit getroffen wie am Abend dieser Anbetungsabend and begann. I was in the back on the terrace with Cody. Und ich war da draußen auf der Terrasse mit dem Cody. And I was looking in through the glass. Und habe da durchgesehen durch die Scheiben. And I was so incredibly I was just missing the worship really bad. Also mir ist das wirklich abgegangen, diese Anbetung. I just thought, wow. I'm looking through the glass. I'm looking from the outside in. Ich habe mir gedacht, ich schaue von draußen da hinein. And I'm feeling so like undone. I just so want to be in there. I'm just missing this. Und ich habe mir gedacht, ich möchte unbedingt drinnen sein. Mir geht das wirklich ab. So I got rid of Cody real quick. Also bin da schnell mit Cody raus. And I came running down and bin dann da wieder rein. And then I stood next to my wife. Bin neben meiner Frau gestanden. And stood behind her and just lifted my hands with her. Bin da hinter ihr gestanden und habe meine Hände gehoben. And I thought, this is it right here. Oh, ich habe mir gedacht, genau das ist es, genau your presence. Hier, deine Gegenwart. And how many people will spend eternity on the outside? Und wie viele Menschen werden die Ewigkeit draußen verbringen? When they see the glory of God. Wenn sie die Herrlichkeit Gottes sehen werden. And yet they are separated from His presence Aber for eternity. Dennoch werden sie alle Ewigkeit von Gottes Gegenwart getrennt sein. Can't even imagine it. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. And yet we as Christians can be separated from his presence while we are on earth. Und als Christen können wir auch hier auf Erden von seiner Gegenwart getrennt sein. We were talking about the love of God in 1 Corinthians 13. Wir haben von der Liebe Gottes gesprochen im 1. Korinther 13. We can do all these things. Wir können alle diese Dinge tun. But if we have not the love of God, aber wenn wir die Liebe Gottes nicht haben, it profits us nothing. Dann nützt uns das gar nichts. God's love suffers long. Die Liebe Gottes ist langmütig. It suffers long with differences. Sie ist langmütig in Bezug auf Schwierigkeiten and shortcomings. Und wo Leute zu kurz kommen. And it's kind. Und sie ist auch freundlich. Wants to initiate a relationship. Sie möchte eine Beziehung wieder in Gang bringen. An exchange of love. Und einen Austausch der Liebe. And yet the world is indifferent to what God has done. Und dennoch, die Welt ist gleichgültig gegenüber dem, was Gott getan hat. The world is indifferent, is selfishly indifferent toward creation. Und die Welt ist auch gleichgültig und selbstsüchtig in Bezug auf die Schöpfung. In Romans chapter 1, in Römer 1 lesen it wir, said that they would not recognize him as creator. Dass sie ihn nicht als Schöpfer anerkannt haben. And they would not bring thanks to him. Und dass sie ihm nicht Dank geben. So they were enjoying all that he created. Das heißt, sie genießen all das, was er geschaffen hat. Consuming it on ourselves. Und verwenden es für sich selbst. And refusing to bring thanks. Aber weigern sich, Dank zu sagen. But then God in all of his love sent Christ. Aber Gott in all seiner Liebe sandte dann Christus. And he was publicly crucified. Und er wurde öffentlich gekreuzigt. And yet the world remains indifferent. Aber dennoch, die Welt bleibt gleichgültig. Because John 3:17. Wegen Johannes 3:17. The light came into the world. Das Licht kam in die Welt. But men chose darkness. Aber der Mensch hat die Dunkelheit gewählt. Rather than the light. Mehr als das Licht. Because their deeds were evil. Weil ihre Taten böse sind. That means they were not God's will. Das heißt, sie entsprachen nicht dem Willen Gottes. They were indifferent from the Lord. Sie waren gleichgültig gegenüber dem And Herrn. And yet we as believers can also experience a certain kind of indifference. Aber auch wir als Gläubige können eine Art von Gleichgültigkeit erleben. We are not indifferent to what Christ has done for us. Wir sind nicht gleichgültig gegenüber dem, was Christus für uns gemacht hat. We would debate how Jesus died for the world on the cross. Wir debattieren über das, was Christus am Kreuz gemacht hat für we die Welt. May even get into a strong argument. Und würden da sogar argumentieren. We might even be willing to lose our reputation. Und wir sind auch bereit, vielleicht unsere Reputation zu verlieren, um das Evangelium zu verteidigen. It's not that we are indifferent toward what he has done, also es geht nicht darum, dass wir gleichgültig sind gegenüber dem, was er getan hat, we become indifferent toward what he wants to do through us. Sondern wir werden gleichgültig gegenüber dem, was er in uns tun möchte. My prayer this morning is that we would be so released today. Und mein Gebet heute Morgen ist das folgende, dass wir so freigesetzt werden, that maybe we would never be the same. Dass wir nicht mehr dieselben sind. Father, I pray this morning, Vater, ich bete heute Morgen, that you would use these words, dass du diese Worte verwenden mögest, to change our lives, um unser Leben zu verändern, to set people free, um Menschen freizusetzen, to heal people, um Menschen zu heilen, in the deepest part of their being. In den tiefsten, innersten Teilen ihres I Wesens. In Jesus name. Das bitte ich in Jesu Namen. Amen. Amen. I want to go to the Beamer for a moment and look at 2 Corinthians 5:15 again. Schauen wir noch einmal diese Stelle im 2. Korinther 5 an. 2. Korinther 5. It says Jesus died for everyone so that those who receive his new life will no longer live for themselves. Da heißt es, er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben. Live for themselves. Für sich selbst leben. That's the opposite of love. Das ist das Gegenteil von Liebe. When we have the love of God living inside of us, wenn wir die Liebe Gottes haben, die in uns lebt, and it takes a hold of us, und wenn uns diese gefangen hält, the fruit of that is joy and peace. Dann ist die Frucht dessen die Freude und der Friede. Joy is Freude. This deep inner satisfaction, ist diese tiefe innere Befriedigung, that I am part of something important. Dass ich Teil etwas von sehr this Wichtigem bin. Like, wow, when the shepherds heard the news that the Messiah would be born, als die Hirten diese Nachricht vernahmen, dass der Messias geboren war, when the angel appeared to them, und die Engel ihnen erschienen, it said that they left with exceeding joy. Dann heißt es, sie verließen diesen Ort mit übergroßer Freude. They were now part of something that was so spectacular. Und sie waren nun Teil einer Sache, die so ganz außergewöhnlich war. And then we have peace. Und dann haben wir den Frieden, this inner security. Diese innere Sicherheit. When I'm receiving God's love, wenn ich die Liebe Gottes empfange, I experience his peace. Erfahre ich diesen Frieden. When I'm giving God's love, und wenn ich die Liebe Gottes gebe, I experience his joy. Erfahre ich diese Freude. Peace and joy, peace and joy. Friede und Freude. It's reciprocating. Das ist sich ergänzend. I became so secure that I can give. Ich werde so sicher, dass ich geben kann. Because I know if I give, the Lord will cover my back. Weil ich weiß, wenn ich gebe, dann wird der Herr mir den Rücken stärken. Without a supernatural God, ohne einen übernatürlichen Gott, who will help me if I help others, der mir helfen wird, wenn ich anderen helfe, then how can I freely give? Wie kann ich denn da frei geben? I would be foolish. Da wäre ich ein Narr. Without a living God who would cover me, protect me. Ohne einen lebendigen Gott, der mich beschützt, I would have to take care of myself. Müsste ich mich ja um mich selbst kümmern, but und only mich schützen. Through relationship with God can we truly be selfless. Aber nur durch diese Beziehung zu Gott können wir wirklich selbstlos handeln. Because God wants to put on my heart to help somebody. Weil Gott möchte mir das aufs Herz geben, dass ich jemand anderen helfe. And then I will look back to God when I need help. Und dann werde ich zu Gott wieder blicken, wenn ich Hilfe that brauche. He will touch someone to help me. Dass er jemanden berühren wird, um mir zu helfen. And we don't live in this kind of thing where I helped you, you owe me. Und wir leben ja nicht in dieser Sache, wo wir aufrechnen, du hilfst mir, dann helfe ich dir. I helped you. Ich habe dir geholfen, because God put it on my heart. Weil Gott mir das aufs Herz gegeben when hat. I need help, und wenn ich Hilfe brauche, God will put it on someone else's heart. Wird Gott das jemand anderen aufs Herz and it's geben. Always flowing from the Lord. Und das fließt immer vom Herrn. Now, let's go to 1 John chapter 4. Nun gehen wir zum 1. Johannes 4, Verse 16. Vers 16. We know how much God loves us. Wir wissen, wie sehr Gott uns liebt. I love this in the New Living Translation. Da heißt es, wir haben erkannt in der neuen We know how much God loves us. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt. But do we? Aber wissen wir das do wirklich? Do we really know how much God loves us? Wissen wir wirklich, wie sehr Gott uns liebt? We do and then we don't. Wir wissen es auf eine gewisse Weise und dann auch wieder nicht. We know because we know the gospel. Wir wissen es, weil wir das Evangelium kennen. We know because God sent Jesus to die for us. Und wir wissen es, weil Gott Jesus gesandt hat, um für uns zu sterben. What greater love can we know? Ich meine, welche größere Liebe könnten wir noch kennen? So we know it. Also wir wissen es. But does it apply into our lives? Aber wenden wir es auch in unserem Leben an? We know how much God loves us and we have put our trust in his love. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. And that's my point this morning. Und darum geht es mir heute. Putting our trust in his love. Dass wir Vertrauen setzen in seine Liebe. It is not just an easy thing. Und das ist nicht eine, ist keine einfache Sache. To trust someone. Jemanden zu vertrauen. Takes courage. Das braucht schon Mut. And we need courage to trust in his love. Und wir brauchen diesen Mut, um in seine Liebe, seiner Liebe zu vertrauen. Look at verse 17. Schaut euch den Vers 17 an. By this. Hierin, by trusting in his love, also indem wir seiner Liebe vertrauen, by daring to trust his love, indem wir es wagen, seiner Liebe zu vertrauen, love is perfected with us. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet so that worden, we may have confidence, dass wir Freimütigkeit to face him am Tag des Gerichts, in the day of judgment. The New Living Translation puts these beautiful words in, to face him. Also in der neuen in der Living Translation heißt es to face him, das bedeutet eben, ihm gegenüber zu treten. By this, love is perfected with us, so that we may have confidence to face him in the day of judgment. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Because as he is, so also are we in this world. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. How is he? Aber wie ist er? What is he? Was ist er? What characteristics of Christ come to mind when we read these words? Nun, welche Charakteristika kommen uns in den Sinn, wenn wir diese Worte lesen? Can I suggest two very, very powerful words? So zwei ganz, ganz mächtige Worte möchte ich kurz erwähnen. Right now. Jetzt. And it's always been. Und es war auch immer so. That Christ is sinless. Dass Christus sinnlos ist. He is the blameless Lamb of God. Er ist das makellose Lamm Gottes. God's Son. Gottes Sohn. In English we have this word impeccable. Im Englischen gibt es das Wort impeccable. You cannot even touch his righteousness. Also man kann seine Gerechtigkeit in keinster Weise angreifen. You know what a battleship is? Wisst ihr, was ein Schlachtschiff ist? You know what a spitball is? Ein spitball. It's you take a straw. Ja, also so ein Blasrohr. And you put it in a straw and you go so ein, and you shoot it at some girl that you like, you know, put it in her hair. Also wenn man das auf ein Mädchen zum Beispiel schießt, you know, when you're a little kid. Als kleiner Junge mit einem Blasrohr. Impeccable means that you're trying to sink a battleship with a spitball. Also unantastbar bedeutet so viel wie ein Schlachtschiff mit Hilfe eines Blasrohrs verwunden zu wollen. It's the battleship is impeccable. Aber dieses Schlachtschiff ist unantastbar. That's Jesus. So ist Jesus. His righteousness is impeccable. Seine Gerechtigkeit ist unantastbar. And when he came to earth, he was impeccable. Und als er auf die Erde kam, da war er unangreifbar. He was victorious every second of his life. Er war siegreich in jeder Sekunde seines Lebens. He was tempted. Er wurde versucht. In the deepest things that we experience. Auf tiefste Weise, die man sich nur vorstellen kann. But he was untouchable. Aber er war unantastbar. He went into the wilderness. Er ging in die Wüste. Not to overcome the devil. Nicht um den Satan zu überwinden. With crossed fingers. So mit gekreuzten Fingern. Here comes the devil. Da kommt der Teufel. And all the angels are thinking, don't sin, don't sin. All die Engel denken sich, hoffentlich sündigt er Let's nicht. Let's pray to the Father. Lasst uns zum Vater beten. Jesus was impeccable. Nein, Jesus war unantastbar. When the devil came to him, it was like a spitball at a battleship. Und als der Teufel sich ihm näherte, war das wie mit einem Blasrohr gegen ein Schlachtschiff anzugehen. Jesus is sinless. Jesus ist sündlos. And he's selfless. Und er ist selbstlos. He's sinless and he's selfless. Sündlos und selbstlos. And as he is, und so wie er ist, so are we. So sind auch wir. I wanna strongly suggest this morning, und ich möchte das wirklich sehr stark empfehlen heute, that our selflessness, dass unsere Selbstlosigkeit, is the result of understanding how sinless we are in his eyes. Dass das ein Ergebnis ist unseres Verständnisses, wie sündlos wir in seinen Augen sind. Next verse. Der nächste Vers. Look at this verse. Schaut euch den einmal an. Such love has no fear. Und unsere Liebe kennt keine Angst. Because perfect love expels all fear. Weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. If we are afraid, wenn wir Angst haben, it is for fear of punishment. Also wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. And this shows that we have not fully experienced his perfect love. Und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. When I was a little kid, my mother and father, they would fight all the time. Als ich ein kleiner Junge war, da stritten mein Vater und meine Mutter ständig. I mean, you could not put them in the house together. Also es war nicht möglich, sie in einem Haus zu haben. The wonderful thing was that my mother worked 4 nights a week. Also das Schöne daran war, meine Mutter arbeitete 4 Nächte in der Woche. So we only had to survive 3 nights. Also mussten wir nur 3 Abende überleben. When they were together. Als sie zusammen waren. And we really had to survive. Und wir mussten wirklich ums Überleben kämpfen. And it caused nightmares. And I had nightmares because die Folge davon waren Albträume. Because some of the arguments turned into fights and sometimes the police came. Ja, weil manches Mal ist sogar die Polizei gekommen. And you know, as a little boy, you're just like terrified. Und für einen kleinen Jungen, das ist einfach ganz, ganz schrecklich. And I begin to believe that God was punishing me. Und ich habe begonnen zu glauben, dass Gott mich da irgendwie bestraft. And I believed that if I could stop sinning, they would stop fighting. Und ich habe mir gedacht, wenn ich nur aufhöre zu sündigen, dann werden sie zu streiten aufhören. And I believed whenever I was bad, then they would fight. Und ich habe geglaubt, dass immer, wenn ich irgendwas Schlechtes tat, dass sie kämpfen würden und streiten. Every day on my knees. Also habe ich jeden Tag auf meinen Knien gebetet und habe um Vergebung gebeten, so that God would not punish me. Dass Gott mich eben nicht bestraft. And some of that came right into my Christianity. Und manches von diesen Dingen ist genau in mein Christsein hineingeflossen. When I gave my life to Christ when I was 18, als ich 18 war und mein Leben Christus übergeben hatte, changed, hat sich mein Leben verwandelt. And Christ came in and I was a new person. Und Christus ist in mein Leben hineingekommen. Ich war eine neue Person. When difficult situations would arise, aber wenn es zu schwierigen Situationen gekommen ist, I would begin to think God is punishing me. Habe ich immer wieder gedacht, nun, Gott bestraft mich jetzt. For either something I was aware of, entweder für etwas, von dem ich wusste, or something I was not aware of. Oder von einer Sache, die ich nicht wusste. This verse, and I wonder how many people live like that. Und ich frage mich, wie viele Menschen so leben. This verse is so clear. Aber dieser Vers ist so klar. And I would just, I pray we can comprehend what this is saying here. Und ich bete darum, dass wir verstehen, was dieser Vers aussagt. God wants us to have confidence. Gott möchte, dass wir Zuversicht haben. He wants us to trust in his love. Und er möchte, dass wir seiner Liebe trauen. And his love comes toward us. Und seine Liebe nähert sich uns. As mercy and as grace. In der Barmherzigkeit und in der Gnade. His mercy toward all that we've done wrong. Seine Barmherzigkeit gegenüber all den Dingen, die wir falsch gemacht and haben. And his grace. Und seine Gnade. To energize us. Um uns Energie zu geben. To do what's right. Um das zu tun, was richtig ist. Philipper 2:13. God is at work in us. Gott arbeitet in uns. To give us the desire, er gibt uns das Verlangen and the ability, und auch die Fähigkeit, to do his will. Seinen Willen zu tun. That's grace. Das ist die Gnade. God is at work in us. Gott wirkt in uns. That's grace. Das ist Gnade. And his mercy. Und seine Barmherzigkeit. That God is cleansing us. 1 John chapter 1 verse 9. 1. Johannes 1:9. Gott reinigt uns. If we confess our sin, wenn wir unsere Sünden bekennen, he is faithful and just to forgive us, ist er treu und gerecht und vergibt uns and to cleanse us und reinigt uns from all unrighteousness. Von aller Ungerechtigkeit. Now such love has no fear. Nun, solch eine Liebe kennt keine Angst. If we are bathed in his mercy, wenn wir baden in seiner Barmherzigkeit, if we are bathed in his grace, wenn wir gebadet werden in dieser Gnade, such love has no fear. Solch eine Liebe kennt keine Angst. If we are afraid, wenn wir Angst haben, it is for fear of punishment. Dann rechnen wir noch mit Strafe. And this shows that we are not fully experienced. We have not fully experienced his love. Und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Let me see if I can really drive this home. If I can help you understand this. Also ich versuche euch das jetzt noch mal zu erklären, dass ihr das wirklich versteht. One day we are going to stand before the Lord. Eines Tages werden wir vor dem Herrn stehen. Romans chapter 14 verse 12. Römer 14, 12. 2 Corinthians 5. 2. Korinther 5. We are going to stand before him. Wir werden vor ihm stehen. We're going to give an answer. Wir werden ihm Antworten geben. And this is what verse 17 is talking about. Und davon spricht's hier im Vers 17. It's the day we stand before him, the day of judgment. Es ist dieser Tag des Gerichts, an dem wir vor ihm stehen werden. I am really fully convinced. Nun, ich bin wirklich voll davon überzeugt, that it's going to be a lot different than the way I used to think it would be. Dass es um einiges unterschiedlich sein wird zu dem, wie ich mir bisher gedacht habe, dass es sein wird. I believe. Ich glaube, that when we stand before the Lord, dass wenn wir vor dem Herrn stehen werden, we are going to stand before such eyes of love. Werden wir vor solchen Augen der Liebe stehen. He's going to be smiling. Er wird uns anlächeln. He's going to be embracing us. Er wird uns umarmen. He's going to blow us away with love. Und wir werden wirklich da fast den Verstand verlieren durch seine Liebe. And here's the key. Und das ist jetzt der Schlüssel dazu. I don't believe that he is going to bring up one thing we ever did wrong. Ich glaube, dass er auch nicht nur eine einzige Sache aufbringen wird von dem, was wir falsch gemacht haben im Leben. And I can show you the verses. Und ich kann euch die Verse zeigen. Ephesians chapter 1 verse 4. Epheser 1, 4. That he called us, er hat uns berufen, so that we would be presented before God holy and without blame. So dass wir vor Gott dargestellt werden, heilig und ohne Makel. What if I'm right? Nun, was ist, wenn ich recht habe? Maybe some people are thinking, I don't think that's right. Vielleicht denken ein paar hier, na, okay. Ich glaube nicht, dass das okay. So sein wird. Okay, but what if I'm right? Let's say. Okay, na, nehmen wir mal an, ich habe recht. You're in line. Du stehst da in einer Schlange, a long line, eine lange Schlange, and we're all waiting to stand before the Lord, and und alle warten wir darauf, vor den Herrn zu treten. It seems like a long time, but it's not a long time. Und es schaut so aus, als ob das lange dauert, aber eigentlich ist es nicht lang. Taking everybody one second. Es schaut so aus, als ob es jeder nur eine Sekunde but when you're in there, it seems like you've been in there for hours. Aber wenn du dann dort drinnen vor ihm stehst, dann schaut es so aus, als ob du Stunden vor ihm stehst. It seems like to everybody else like it was one second. Aber wenn du dann wieder zurück rausgehst, dann schauen die anderen und denken sich, das war nur eine Sekunde. Because God doesn't live in time like we do, you know? Weil Gott ja nicht in der Zeit lebt, so wie wir es tun. He's got to go through all these people. Und er muss ja durch all, also er muss alle diese Menschen da durch, so I'm waiting durchnehmen. In line and I'm kind of terrified, like, oh my goodness, oh my goodness. Also ich stehe da in der Schlange und ich denke mir schon, oh, three more people, oh meine Güte, two more drei people, noch, zwei noch. And then someone comes out, und dann kommt jemand raus and they whisper, und sie flüstern. He's not talking about any of our sin. Er spricht überhaupt nichts von unseren Sünden. What? He didn't even bring it up. Nein, der hat überhaupt nichts erwähnt. Are you kidding me? Was, machst du einen Spaß? No, he didn't even bring it up. Nein, der hat überhaupt nichts erwähnt. I don't believe it. Das glaube ich nicht. I don't believe it. Das kann ich nicht glauben. What about my wives? Was ist mit meinen Frauen? My husbands. Mit meinen Ehemännern. This isn't fair. Das ist nicht fair. If God was fair, aber wenn Gott fair wäre, we wouldn't be in that line. Würden wir nicht in dieser Schlange anstehen. We'd be in the other line. Dann werden wir in der anderen Revelations chapter 20, in Offenbarung 20, the great white throne, das große weiße Throngericht. Now picture this with me. Aber schaut euch das einmal, stellt euch das vor. Stand before the Lord. Ihr steht vor dem Herrn. And he's sitting there. Und er sitzt dort. And you're a little bit terrified because it's like, whoa. Du hast ein wenig Angst, weil ja. And he's just loving you. Aber er zeigt dir nur Liebe. And it begins to remind you of the prodigal son. Und er beginnt dann dich daran zu erinnern an den verlorenen Sohn. You come through the doors. Du trittst da ein and durch the die Lord Tür. Walks over to you and he embraces you. Und der Herr kommt dir entgegen und er umarmt dich. You were expecting to stand before his throne. Du erwartest, dass du vor seinem Thron trittst. I'm sorry, Lord. Es tut mir so leid, Herr. I was so sorry. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. And he just meets, he just, and he reminds you of the prodigal son, the father running and just embracing. Du erinnerst dich an diese Situation, der Vater, der dem verlorenen Sohn entgegenläuft und ihn einfach umarmt. Let's talk about your life. Sprechen wir mal über dein Leben. The first thing I want to tell you, I'm not going to talk about anything you did wrong. Also zunächst einmal, ich werde überhaupt nichts von dem aufbringen, was du falsch gemacht hast. What? Was? No. Nein. As far as the east is from the west. Soweit wie der Osten vom Westen entfernt ist. So I've separated your sin from you. Soweit habe ich deine Sünden weggetan von dir. All I'm going to talk about. All das, was wir besprechen werden, is what you allowed my grace to do in your life. Ist es, was du zugelassen hast, dass meine Gnade in deinem Leben tat. Let's talk about. Sprechen wir darüber. How you lived for me. Wie du für mich gelebt hast. Now suddenly. Nun plötzlich. It puts a different light on the whole picture. Plötzlich wirft das ein ganz anderes Licht auf das ganze Bild. And you begin to think. Und du beginnst zu denken. How much time did I waste? Wie viel Zeit habe ich vertan? Preoccupied with myself. Und war eigentlich nur mit mir beschäftigt. Well, Lord, I honestly I'm not really sure if I really lived my life really for you, but I think I did. Nun Herr, ich bin mir jetzt nicht wirklich sicher, ob ich mein Leben für dich gelebt habe, aber ich glaube schon, ich hoffe es. Oh, I have everything here. We'll just review. Nun, ich habe hier alles da. Wir werden das einfach mal durchgehen. I mean, right here, you went to church 6,800 times. Also da steht 6,800 Mal bist du in die Gemeinde gegangen. That's beautiful. I appreciate that. Das ist schön. Ich schätze das. Now we just want to see why. Nun wollen wir mal schauen, warum du in die Gemeinde gegangen bist. And what motivated you? Was hat dich denn dazu motiviert? I see here that you read your Bible quite often. It's awesome. That's great. Love that. Nun, ich sehe da, da du hast deine Bibel immer wieder gelesen. Das we're ist just toll. We're just gonna discuss why. Wir werden jetzt mal diskutieren, warum. And we'll come back to this. Let's look at some verses. Nun schauen wir noch ein paar Verse an. Psalm 103:10. Psalm 103:10. He has not dealt with us according to our sins. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen. Nor rewarded us according to our iniquities. Nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Verse 11. For as high as the heavens are above the earth, so great is his loving kindness toward those who fear him. Vers 11. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Verse 12. As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. Vers 12. So fern der Osten ist vom Westen, hat von uns entfernt unsere Vergehen. Verse 13. Just as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. Vers 13. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. For he himself knows our frame. Denn er kennt unsere Gebilde. He is mindful that we are but dust. Er gedenkt, dass wir Staub sind. Verse 15. Our days on earth are like grass. Vers 15. Der Mensch wie Gras sind seine Tage. Like wild flowers. Wie die Blume des Feldes. We bloom and die. So blüht er. Remember what Theis said last week? Erinnert ihr euch an das, was Theis letzte Woche gesagt hat? God has a dream. Gott hat einen Traum. He wants us to be a part of his dream. Und er möchte, dass wir Teil dieses Traumes sind. And then we have our dreams. Und wir haben unsere Träume. We have our little dream. Wir haben unseren kleinen Traum. That we want to see come to fruition in our little time on earth. Und den möchten wir in Erfüllung gehen sehen auf dieser kurzen in dieser kurzen Zeit auf Erden. And God wants us to lay our dream down so we can become part of his dream. Und Gott möchte, dass wir unsere Träume ein wenig nach ablegen und Teil seines Traumes werden. So that our dream doesn't just come and go like the grass. So dass unser Traum nicht nur einfach kommt und so blüht und dann wieder vergeht, so wie das Gras. Do you know the first name of your father's grandfather? Kennt ihr noch den Vornamen von eurem Vater, eures Großvaters, also Urgroßvater? Yeah, from your father's grandfather. Von eurem Urgroßvater. I can't really remember. Also ich kann mich nicht How mehr daran erinnern. How about your grandfather's grandfather? Nun, wie schaut's aus mit dem Großvater eures Großvaters? I don't even know where my great grandfather came from. We can't figure out. Also ich weiß nicht einmal, woher mein Großvater kam von meinem Großvater. Prokop is a Czechish name, but. Prokop ist ein tschechischer Name. We know he came somewhere from the area of Prague, but nobody knows also, where. Wir wissen nur, dass irgendwo aus der Gegend Prag herumkommt. My cousin Marty tried to research all the genealogy things and tried to find where we came from. Also mein Cousin Marty, der hat versucht, diese Ahnenforschung zu betreiben und zu schauen, woher wir gekommen sind. He was a police officer. And er war Polizist. He knew how to get to the records, and he could find nothing. Er konnte diese ganzen Aufzeichnungen einsehen, aber er konnte nichts finden. And so my great-great-grandfather probably lived his life. I don't know. Maybe he had dreams. Und mein Urgroßvater, ja, der lebte sein Leben. Vielleicht hat er Träume. If we have dreams just for this life, wenn wir Träume haben nur für dieses Leben, they will just come and go. Die kommen und die gehen. But God is inviting us to dream with Him. Aber Gott lädt uns ein, mit ihm zusammen zu träumen. Now let's go a little further. Nun gehen wir ein wenig weiter. 1 Corinthians chapter 3. 1. Korinther 3. Verse 11. Vers 11. For no man can lay a foundation other than the one which is laid. Denn einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist. Which is Jesus Christ. Welcher ist Jesus Christus? Now if any man builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, wood, hay and straw, Holz, Heu oder Stroh. Verse 13, each man's work will become evident. Vers 13, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. For the day will show it because it will be revealed with fire. Denn der Tag wird es klar machen, weil es in Feuer offenbart wird. The fire itself will test the quality of each man's work. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Verse 14. Vers 14. If any man's work, which he has built on, remains, wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, he will receive a reward. So wird er Lohn empfangen. Verse 15. If any man's work is burned up, Vers 15. Wenn jemandes Werk verbrennen wird, he will suffer loss, so wird er Schaden leiden. And he himself will be saved. Er selbst aber wird gerettet werden. Yet as though through fire. Doch so wie durchs Feuer. And yet so as through fire. Doch so wie durchs Feuer. It's possible to be saved. Also es ist möglich, errettet zu sein. And stand before the Lord. Und vor dem Herrn zu stehen. And receive no reward. Aber keine Belohnung zu empfangen. Because you believed him. Weil du ihm geglaubt hast. For what he did for you. In Bezug auf das, was er für dich gemacht but hat. But we were indifferent toward what he wanted to do through us. Aber wir waren dann gleichgültig in Bezug auf das, was er durch uns so hindurch tun wollte. We very much appreciated his mercy. Also wir haben seine Barmherzigkeit sehr geschätzt. But we did not appreciate his grace. Aber wir haben seine Gnade nicht geschätzt. Now watch this. Go to chapter 4, verse 5. Nun, geht einmal zum Vers 4. Chapter 4. So don't make judgments about anyone ahead of the time. So verurteilt nichts vor der Zeit. Before the Lord returns. Bis der Herr kommt. For he will bring our darkest secrets to light. Der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen wird. And will reveal our private motives. Und die Absichten der Herzen offenbaren wird. And here, end with this, watch this. Und mit dem, beachtet then das. Then God will give to each one whatever judgment is due. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott oder whatever scolding is due, was immer auch das Gericht jetzt tut. No, it says whatever praise is due. Es heißt, es wird jedem sein Lob werden von Could Gott. You imagine going in there and getting scolded by the Lord? Also könnt ihr euch vorstellen, ihr kommt dort rein und ihr werdet von Gott geschimpft. Yeah, come right in, please, come right in. Also, komm nur rein. I've been waiting for you. Ich habe schon gewartet auf dich. You see these scars? Siehst du diese Wundmale? You never appreciated them. Du hast das niemals geschätzt. Sit right down and shut up. Setz dich hin und halte mal you're den Mund. You're the most selfish thing I could ever imagine. You're a disgrace to my name. Du bist wirklich das selbstsüchtigste Wesen, das ich kenne. Du hast meinen what Namen verunehrt. What did you think you were doing down there? Was denkst du denn, was ich da unten I gemacht habe? I gave you this beautiful wife, and what did you do with her? Ich habe dir diese wunderschöne Frau geschenkt und was hast du gemacht mit ihr? Look me in the eyes. Schau mir in die Augen. You're a disgrace. Du hast mich da entehrt. I shouldn't even let you in here. Sollte dich nicht mal hier hereinbitten. Throw you in hell with the rest of them. Sollte dich da hinausschmeißen mit den But anderen. I'm merciful. Aber ich bin barmherzig. I never forget that. Vergiss das niemals. Now, get out of here and enjoy eternity. Nun, raus mit dir und genieß die Ewigkeit. You think it's gonna be like that? Glaubst du, dass das so sein wird? I don't think so. Ich glaube nicht. It's going to be quite the opposite. Ich glaube, es wird das Gegenteil sein. I think that we are going to be totally, completely humbled by his mercy. Ich glaube, dass wir durch seine Barmherzigkeit komplett gedemütigt sein werden. And we're going to realize how much time we wasted. Und uns wird klar werden, wie viel Zeit wir vertan hatten. In these little cesspools, these little toilet bowl, these little cesspools of pity and self-pity. Also einfach in diesem Selbstmitleid uns da ergötzt haben. I can't do it. Ich kann das nicht. Ich werde mich nie ändern. Look at me. Schau mich an. Mein Fleisch. So auf mich ausgerichtet. I can't serve. I can't do anything. Ich kann niemand dienen. Ich kann nichts tun. Was kann ich schon machen? Ich muss einfach überleben. And then we stand before the Lord. Und dann stehen wir vor dem Herrn. Okay, Lord, kill me. Okay, Herr, bring mich um. I was worthless. Ich weiß, ich war wertlos. I know I didn't do anything. Konnte nichts machen. Let's just go through all of my sin. Let's go through all of my sin. Gehen wir mal alle meine Sünden durch. And the Lord says, no. Und der Herr sagt, we're not here to discuss any of that. Wir werden da überhaupt nichts von dem besprechen. When I died on the cross, all that was taken away. Als ich am Kreuz starb, da wurde all das weggenommen. Wenn ich sage, deine Sünden befinden sich tief am Meeresgrund, dann befinden sie sich tief am Meeresgrund. Und wenn ich sage, dass ich sie so weit weggetan habe, wie der Osten vom Westen ist, dann meine ich das auch so. Alles, was wir hier besprechen werden, ist das, wie du auf meine Gnade reagiert hast. Habt ihr schon mal Karaoke gesungen? We've all seen it, right? Have you ever done it? Habt ihr schon mal gemacht? You know, you have to hit the note, and then at the end of the karaoke, it tells you how many notes you hit. Also, da muss man wirklich schauen, dass man die Stimmlage gut trifft, und dann am Schluss wird auch noch gezeigt, wie gut du warst. And you're singing along, and you're just trying to hit the notes. Also, du singst so mit und versuchst einfach richtig zu singen. Denkst dir nun, ich habe ganz gut gesungen. And at the end, it says, you know, 65%. Am Schluss steht dann dort 65% Trefferquote. Aber es geht nicht darum, wie viele Noten du dann nicht getroffen hast. Da wird nur auf das geschaut, wie viele hast du getroffen. Und ich glaube, wenn wir vor dem Herrn stehen werden, wird es sehr, sehr ähnlich sein. Ich glaube, dass wir so schockiert sein werden, indem wir erkennen, wie liebevoll Gott ist. Und wie sehr seine Liebe, seine Barmherzigkeit sich um all das gekümmert hat. Und plötzlich sind wir dort mit dem, was wir getan haben. Und er sagt, alles, was ich besprechen möchte, ist es, die Zeit zu besprechen, in der du meinen Willen getan hast. Und ich möchte die Motive dahinter diskutieren. You were preaching. Du hast gepredigt. You were healing. Du hast geheilt. You even moved the mountain. Du hast Berge versetzt. You spoke in tongues. Du hast in Zungen geredet. You had the gift of prophecy. Du hattest die Gabe der Prophezeiungen. You gave to the poor. Du hast den Armen gegeben. You even gave your life. Du hast sogar dein Leben hingegeben. Let's see why. Wir wollen einmal schauen, warum. And what motivated it. Was hat das Ganze motiviert? I think this is the focus of the judgment. Und ich glaube, darin wird die Ausrichtung liegen, why beim Gericht. We did what we did for him. Warum wir etwas gemacht haben, and was the rest wir für ihn gemacht haben. Is just gone. Und der Rest wird einfach, das wird weg sein. And I think our mouths are gonna drop. Und ich glaube, wir werden wirklich mit offenem Mund dastehen. And we're gonna think back. Und wir werden zurückdenken. You're not gonna talk about anything? Über nichts anderes willst du sprechen? No. Nein. How about my spouse? Wie ist es mit meinem Ehepartner? You're not going to go over this with them? Was, wirst du nicht mit dem über das sprechen? No. Nein. How would we treat people? Wie würden wir Menschen behandeln? If we understood, wenn wir verstünden, that God is not going to talk to them about their sin when they stand before him. Dass Gott nicht über deren Sünden sprechen wird, wenn sie vor ihm stehen werden. He's just going to discuss what they did in him. Er wird nur besprechen, was sie in ihm oder durch ihn taten. See, his mercy is absolute. Seine Barmherzigkeit ist absolut. His forgiveness is absolute. Seine Vergebung, die ist vollkommen. When Peter asked the question, how many times shall we forgive? Als Petrus die Frage stellte, wie oft sollen wir denn vergeben? Seven. Siebenmal. The Lord said 70 times seven. Hat der Herr geantwortet 70 mal 7. When the prodigal son came home. Als der verlorene Sohn nach Hause kam, the father didn't scold him. Da hat ihm der Vater nicht geschimpft und gerügt. Er hat ihn umarmt. He put the robe on him. Er hat ihm ein neues Kleid ein Gewand angelegt. Never mentioned a thing. Er hat nichts von all dem erwähnt, von dem Alten. Oh, the sin definitely affected. Nun, sicherlich hatte die Sünde Auswirkungen. We are not minimizing sin. Also wir minimalisieren nicht die Sünde. Because the more time we spend in sin, weil je länger wir in Sünde verharren, the less time we can spend serving God. Umso weniger Zeit können wir Gott dienen. And sin is deceptive. Und die Sünde, die ist täuschend. Hebrews 3:13, it's deceptive. Hebräer 3:13, sie ist täuschend. It can pull us on a way. Die Sünde kann uns in eine Richtung ziehen. That has nothing to do with God's purpose. Die überhaupt nichts mehr mit Gottes Zweck für uns zu tun hat. Before the Lord. Und dann stehen wir vor dem Herrn. And everything is burned. Und alles verbrennt dort. And we look at our life. Und wir blicken auf unser Leben. Everything is burned. Alles verbrennt. Including my sin, it's all. Inklusive meiner Sünden, alles and I'm weg. Standing there und ich stehe dort before the Lord. Vor dem Herrn. Wow. If we could grasp this, so wenn wir das erfassen könnten, we will have no fear of standing before him. Dann hätten wir keine Angst, vor ihm zu stehen. I wonder how many people become detached from the Lord. Ich frage mich, wie viele Menschen sich vom Herrn ablösen. I know it happens to me. Ich weiß auch, dass das mir geschieht. When I think I'm not meeting up to what I should be. Wenn ich an das denke, dass ich nicht das erreiche, was ich eben sein sollte. I kind of am afraid of having my quiet time. Wenn ich zum Beispiel Sorge habe in Bezug auf meine stille Zeit. A little bit nervous. Ein bisschen nervös bin. How do you feel about me, Lord? Nun, was denkst du über mich, Herr? And then we turn away. Und dann wenden wir uns ab. Because we're insecure. Weil wir unsicher because sind. We're afraid. Weil wir Angst haben. Because we're expecting to be punished. Weil wir erwarten, bestraft zu werden. But remember, Peter denied Christ three times. Aber erinnert euch an das, Petrus hat Christus dreimal verleugnet. He swore that he didn't know him. Er schwor, dass er ihn nicht kannte. And then Jesus shows up on the shore. Und dann trifft ihn Jesus wieder am Strand. And he yells out, throw the net on the other side. Und er ruft da hinaus zu den Jüngern, werft die Netze auf die andere Seite. Why? Warum? Shh, quiet. Wait. Ruhe. Why? Throw the net was? On the other side. Schmeißt die Netze auf die andere Seite. Who's that? Wer ist denn das? I don't know. Ich weiß nicht. All right. Get it. Pick up the net. Throw it on okay, the other komm, side. Okay, komm, zieh mir die Netze. They throw it and the boat almost sinks. Und das heißt, dass sie so viel Fische gefangen hatten, dass das Boot beinahe sank. John says it's the Lord. Und Johannes sagte, es ist der Herr. Peter dives in the water. Nun, der Petrus springt da ins Wasser, swims to shore. Schwimmt zum Strand. The Lord had prepared breakfast. Und der Herr hatte schon ein Frühstück vorbereitet. And the Lord's sitting there. Und der Herr sitzt dort. Turning the fish over. Er wendet die Fische. Has some bread, maybe something to drink. Hat ein paar Brote vielleicht dort und etwas He's zu not trinken. Saying anything, but they know it's him. Er sagt nichts, aber sie wissen, dass es er ist. Peter's there, the other guys come there. Der Petrus ist dort, die anderen kommen gerade. And he turns to Peter. Und dann wendet er sich Petrus zu. Peter. Petrus. Do you love me? Liebst du mich? Peter, who is in such anticipation of judgment. Petrus, der solch eine Erwartungshaltung hat in Bezug auf gerichtet zu werden jetzt und verurteilt zu werden. Also das Letzte ist, was er erwartet, dass Jesus das fragt. Peter, Petrus, I thought you said you wouldn't deny me. Ich habe mir gedacht, du würdest mich nicht verleugnen. When I needed you the most, als ich dich am meisten gebraucht hätte, you let me down. Da hast du mich wirklich, And I died for you. Und du hast mich fallen gelassen und ich bin für dich gestorben. You couldn't die for me. Konntest du nicht für mich sterben? I don't think things are going to be the same anymore, Peter. Petrus, ich glaube nicht, dass wir jetzt die gleiche Situation noch haben. I called you to be a disciple. Ich habe dich dazu berufen, ein Jünger zu sein. You chose what you chose. Du hast erwählt, was du erwählt when you hast. Denied me, als du mich verleugnet hast, it'll never be the same. Es wird niemals mehr das Gleiche sein. Peter, you can go home. Petrus, du kannst jetzt nach Hause John, gehen. You can stay. Johannes, du kannst bleiben. Now listen, anyone else denies me? Hört zu, mich noch jemand verleugnet, dann ist es vorbei. That's probably what he was expecting. Vielleicht hat er das erwartet. And what does the Lord do? He never brings it up. Aber was hat der Herr gemacht? Er hat nicht ein Wort davon erwähnt. Wouldn't you be expecting him to bring it up? Hättet ihr nicht vermutet, dass er das jetzt zur Rede, Peter zur Sprache like bringt? Sitting there thinking, don't even look at me. Petrus sitzt vielleicht dort und denkt sich, na, ich kann nicht einmal hinschauen. Don't look at me. Schau mich nicht an. Peter. Petrus. Yes, Lord. Ja, Herr. And I think Jesus was smiling when he said this personally. Und ich denke mir, Jesus hat wirklich gelächelt, während er das you gesagt me. Hat. Du liebst du mich? Yes, Lord. Ja, Herr. Well, look. Why don't we forget everything? Why don't you just feed my lambs? Warum vergessen wir nicht einfach alles, was da war, und warum sorgst du nicht einfach bloß um meine Schafe? He didn't even say that because that would have brought attention to what had happened. Aber er hat nicht einmal das erwähnt, weil das hätte bereits Aufmerksamkeit in diese Beziehung gelenkt. Er hat ihn einfach wieder eingesetzt. Peter, feed my lambs. Petrus, weide meine Schafe. Anybody want some fish? Möchte jemand Fisch haben? Peter. Petrus. Yeah. Ja. Do you love me? Liebst du mich? You know I love you. Du weißt, dass ich dich liebe. Take care of my sheep, please. Kümmere dich um meine Schafe, bitte. Anybody want some bread? Möchte noch jemand ein Brot? Peter. Petrus. How you doing? Wie Good. Geht's dir? You love me? Liebst du mich? Feed my sheep. Füttere meine Schafe. He just recommissioned him. Er hat ihn einfach wieder eingesetzt. Never brought it up. Er hat das nicht einmal erwähnt. That's our God. Das ist unser Gott. That must have been shocking for Peter. Das war sicherlich ein Schock für Petrus. And then the next thing he says to Peter. Und das nächste, was er dann zu Petrus sagt, is he said, Peter, er sagt, Petrus, when you were young, als du jung warst, you did what you wanted to do. Da tatest du, was du wolltest. But when you're older, aber wenn du jetzt älter wirst, another will gird you, da wird dich jemand anderes gürten, and take you where you would not want to go. Und er wird dich dorthin bringen, wo du nicht hingehen möchtest. And you will stretch forth your hands, und du wirst deine Arme ausstrecken. And you will glorify God. Und du wirst Gott verherrlichen. What was he saying? Was hat er gesagt? He was recommissioning Peter. Er hat ihn wieder eingesetzt in seiner Funktion. And he was telling Peter that he would die the most selfless death. Und er hat Petrus vorausgesagt, dass er diesen selbstlosesten Tod sterben wird. That he would be crucified. Dass er gekreuzigt werden wird. For God. Für Gott, to the glory of the Lord. Zur Herrlichkeit and Gottes. Here's the point. Und here's darum the point geht's jetzt. This message. Darum geht's jetzt in dieser Botschaft. If we can grasp, wenn wir erfassen könnten, how sinless we are in God's eyes, wie sündlos wir in den Augen Gottes sind, in Christ, in Christus, not in ourselves, nicht in uns selbst, in ourselves we are hopeless, in uns selbst da sind wir hoffnungslos, but in Christ, aber in Christus, if we can grasp it. Wenn wir das erfassen könnten, that we are going to stand before him blameless. Dass wir vor ihm schuldlos stehen werden. There's nothing that will motivate my life to be selfless than that. Da gibt's nichts, was mich mehr motiviert im Leben als dieses selbstlos zu sein. Peter went on. Petrus, ja, served Christ. Diente Christus. And was crucified upside down. Und wurde Kopf nach unten gekreuzigt. And was believed to say. Und man glaubt, dass er gesagt hat, I would do this 100 times. Hunderte Male würde ich das noch tun für meinen Herrn. Can we pray? Können wir beten? Father in heaven, Vater im Himmel, I pray this morning, ich bete heute Morgen, as we celebrate your supper, jetzt wo wir das Abendmahl feiern, that in Christ, dass in Christus we have your righteousness. Dass wir darin unsere Gerechtigkeit haben. And the things that we battle with now, und dass die Dinge, mit denen wir jetzt uns herumschlagen, are not as important as we think they are. So wichtig wir auch denken, dass sie sind. We can focus on you. Wir können uns auf dich ausrichten. We can move forward. Wir können weitergehen. We can be cleansed. Und wir werden gereinigt. And be filled with your grace. Und durch deine Gnade and gefüllt. Anticipate und wir erwarten the most awesome reception in eternity. Die erstaunlichste und unglaublichste, den unglaublichsten Empfang in der no Ewigkeit. Matter how unworthy we feel we are, ganz gleich, wie unwürdig wir uns jetzt fühlen. I just pray this morning, ich bete das that heute we would Morgen, be filled with a sense of worthiness in Christ. Dass wir erfüllt werden mit diesem Gefühl der Wert, des Wertes in Christus. That we would be matured in this, the fact that God loves us. Und dass wir darin reifen, in dieser Tatsache, dass Gott uns liebt. That his mercy is inexhaustible. Und dass seine Barmherzigkeit unerschöpflich his ist. His forgiveness is absolute. Und seine Vergebung total und vollkommen ist. His grace is wave upon wave upon wave. Und dass Gnade über Gnade auf uns zurollt. And we have freedom in Christ. Und dass wir diese Freiheit in Christus haben. That is unbelievable. Eine unglaubliche Freiheit. If there's someone here this morning you've never received Christ. Wenn heute jemand hier ist und Sie haben Christus noch niemals empfangen. The gift of forgiveness. Diese Gabe der Vergebung. Pray with me this morning. Dann beten Sie mit mir heute. A simple prayer. Ein einfaches Gebet. God forgive me. Gott vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Say these words. Sagen Sie diese Worte. God forgive me. Gott vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Fill my heart with your love. Und erfülle mein Herz mit deiner Liebe. And if you're a believer today, und wenn du heute gläubig bist, you're just sick of yourself, aber schon genug hast von you're dir selbst, sick of yourself, you're looking at me, you're sick of yourself. Du hast wirklich genug von dir selbst, wenn du dir you almost hate yourself. Du hast dich beinahe you compare yourself, schon. Du vergleichst dich mit you're anderen. Jealous of other people, du bist eifersüchtig auf andere Menschen. You just can't stand yourself. Und du haltest das nicht mehr aus. God loves you. He created you. Gott liebt dich. Er hat dich geschaffen. Receive his mercy. Empfange seine Barmherzigkeit. Trust in his mercy. Und vertraue auf seine Barmherzigkeit. Trust in his mercy. Vertraue auf seine He's Barmherzigkeit. Not gonna remember your sin. Er erinnert sich an deine Sünden nicht He's mehr. Not gonna bring it up. Er wird es niemals wieder aufbringen. It's in the deepest sea. Im tiefsten Meeresgrund It's ist es. As far as the east is from the west. So weit weg wie der Osten vom Westen your ist. Past is gone. Deine Vergangenheit your ist weg, failures ist vorbei. Are gone. Deine Fehler sind weg. Your sins are gone. Deine Sünden sind vergangen. All that remains is what we do in him. Alles was bleibt ist das was wir in and ihm tun. Why we do it. Und warum wir es tun. Can we receive that this morning by faith? Können wir das heute im Glauben annehmen? Can we put our trust in the love of God? Und können wir unser Vertrauen auf die Liebe Gottes setzen? Can we say, Lord, I receive your mercy by faith? Können wir sagen, Herr, ich empfange deine Barmherzigkeit im Glauben. And I trust that I will be blameless standing before you. Und ich vertraue darauf, dass ich vor dir schuldlos stehen werde. And you will never bring up my sin. Und dass du meine Sünden niemals mehr erwähnen wirst. I am anticipating your love. Ich nehme deine Liebe vorweg. Just pray with me. Bitte betet mit mir. Dear God, lieber Gott, Father in heaven, Vater im Himmel, I receive your love. Ich empfange deine Liebe. I put my trust ich setze mein Vertrauen in your absolute forgiveness. Auf deine völlige Vergebung. I put my trust ich setze mein Vertrauen in your inexhaustible mercy. In deine unerschöpfliche Barmherzigkeit. And I look forward to the day und ich schaue auf diesen Tag, when I stand before you. Wenn ich vor dir stehen werde. It will be a joyful day. Es wird ein froher Tag sein. By your grace. Durch deine Gnade. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.